Es gibt wirklich viele, viele Leute offensichtlich, die sich in Kosmologie, also in der Lehre von der Geschichte und dem Schicksal auskennen. Und die kritisieren mich. Die kritisieren diese Sendung, sagen: Mensch, jetzt machst du schon seit über einem Jahr diese Sendung. Du hast noch nicht einmal wirklich Kosmologie angepackt. Du musst doch mal so Fragen bearbeiten. Das wollen doch die Leute wissen. Wie ist es entstanden, das Universum? Und vor allen Dingen, wird es wieder in sich zusammenfallen? Also reden wir drüber. Heute ist das Thema: Wird das Universum wieder zusammenfallen? Wird es sich wieder zusammenziehen? Wollen wir es mal so nennen? Dazu muss man natürlich erst mal wissen, ob es sich ausdehnt. Ne? Das ist die Frage. Und eigentlich müsste diese Sendung lauten: Warum ist es nachts dunkel? Das ist die eigentlich entscheidende Frage. Und ich hoffe, dass Sie am Ende dieser Sendung merken, dass Sie jeden Tag, also jede Nacht, eine fundamentale kosmologische Beobachtung machen können, die Ihnen sagt, dieses Universum expandiert, dehnt sich aus. Wieso? Nun, 1823 hat sich der deutsche Astronom Olbers folgende Gedanken gemacht. Wenn er in einem stationären Universum leben würde, er wusste 1823, Goethe war noch am Leben, Napoleon war schon St. Helena, wenn er in einem normalen, also in seinem Weltbild stationären Universum leben würde, dann müsste er, wo immer er hinguckt, immer auf einen Stern treffen. Ja, er hat die Sterne gleich verteilt am Himmel, überall müsste eigentlich ein Stern stehen. Und von jedem Stern kommt seit langer, langer Zeit Licht. Und dann hat er ausgerechnet, dass wenn das so ist, dann müsste die Nacht eigentlich taghell sein. Der Himmel wäre in einem solchen Universum so warm wie die Oberfläche eines Sterns, also sehr heiß. Der Himmel wäre ein paar tausend Grad heiß und er wäre hell. Irgendwas stimmt doch da nicht, denn Sie können sich ja noch mal vergewissern, die Nacht ist ziemlich dunkel. Also ziemlich dunkel. Gut, es gibt ein Band am Himmel, das ist ein bisschen heller, das ist das Band unserer Milchstraße. Woran liegt es denn nun, dass die Nacht dunkel ist? Dieses Olbersche Paradoxon, das hat die Astronomie eine ganze Weile beschäftigt. Und berühmte Astronomen haben sich Gedanken gemacht: Ja, es könnte ja sein, dass zum Beispiel nun Staubwolken, wir nehmen Staubwolken zwischen uns und diesen ganzen Sternen, die da sind, und würde das helfen? Würde das Licht verschlucken? Hilft nicht. Denn wenn das Licht die ganze Zeit in den Staub hineinläuft, der Staub würde das Licht absorbieren, würde schlucken. Würde dadurch aber auch aufgeheizt werden. Und oberhalb von 2000 Grad gibt es keinen Staub mehr. Ist er weg. Gibt es nur noch Gas. Also es würde auch nicht helfen, Staub. Was gäbe es denn noch für Möglichkeiten? Nun, die nächste Möglichkeit wäre, das Universum ist so jung, dass erst vor einiger Zeit die ganzen anderen Sterne in unserer Umgebung angefangen haben zu strahlen. Und deswegen ist das Licht noch nicht zu uns gekommen. Auch eine Möglichkeit. Oder das Universum ist alt. Uralt und es expandiert. Das war 1823. Anfang dieses Jahrhunderts, also 1920 so ungefähr, hatte man zum ersten Mal eine Beobachtung am Himmel gemacht, die einen doch ganz schön ins Grübeln versetzte. Nämlich, man stellte fest, dass diese Gasnebel am Himmel, damals gab es ja nur optische Teleskope, also es gab nur Fernrohre, es gab keine andere Möglichkeit, den Himmel zu beobachten, keine Radioteleskope, keine Röntgensatelliten und so weiter. Man hat also nur Gasnebel und von denen wusste man nicht, sind das jetzt eigene Galaxien oder sind das wirklich nur Gasnebel, diese komischen Spiralgasnebel, die entfernen sich von uns. Das konnte man messen. Wie kann man das messen? Naja, also wenn Sie mal am Nürburgring gewesen sind oder am Hockenheimring oder wenn Sie an der Straße stehen und es kommt ein Krankenwagen bei Ihnen vorbei, dann wissen Sie sofort, wovon ich rede, nämlich vom Doppler-Effekt. Ne? Am Nürburgring, Hockenheim ist klar, Schumi rast an mir vorbei. Ist klar. Wenn die Quelle auf mich zukommt, wird der Ton höher. Fährt die Quelle von mir weg, wird der Ton niedriger. Das Gleiche gilt auch für elektromagnetische Wellen, also für Licht. Wenn da etwas auf mich zukommt, dann wird der Ton höher. Nun, der Ton heißt bei elektromagnetischen Wellen Energie. Die Energie wird höher, das heißt, die Frequenz geht hoch. Wenn etwas von mir wegfliegt, dann wird der Ton niedriger. In elektromagnetischen Wellen heißt das, die Frequenz wird geringer. Im sichtbaren Licht ist die Frequenz des blauen Lichts höher als die des roten Lichts. Deswegen wird alles, was auf mich zufliegt, im Licht blau verschoben, wenn es auf mich zukommt, und rot verschoben, wenn es von mir wegfliegt. Jetzt hat man natürlich bei Licht, wenn Sie jetzt mal überlegen, wir hätten jetzt ganz weißes Licht, ist es irre schwer festzustellen, ob das nun ein bisschen blauer geworden ist oder ein bisschen röter. Aber die Natur ist ja günstig eingerichtet für uns Naturwissenschaftler, deswegen machen wir es ja auch. Es gibt Spektrallinien. Nicht so unglaublich gucken dahin. Also Spektrallinien. Der Atomkern wird umkreist von Elektronen. Und zwar nicht auf beliebigen Bahnen, sondern auf gewissen Energiebereichen. Diese Energiebereiche, die geben entsprechend einer bestimmten Energie. Und jede Energie in einem Atom, die Elektronen können praktisch wie auf dem Fahrstuhl von einem Stockwerk ins andere springen, entspricht einer Spektrallinie. Das sind also ganz feine Linien. Kennen wir vom Sonnenspektrum zum Beispiel, haben Sie vielleicht schon mal gesehen. Da gibt es Emissionslinien, also in Strahlung, es gibt Absorptionslinien, die damit zusammenhängen, dass das Gas ist wieder absorbiert, das Licht. Aber wir wissen ganz genau, welche Elemente, also Wasserstoff, Helium, Natrium, Sauerstoff und so weiter, welche Linien abgeben. Das können wir im Labor einfach messen. Was heißt das? Nun, wir wissen genau, wenn das Gas sich nicht bewegt, wie die Ruhefrequenz dieser Linien ist. Das heißt, wenn ich jetzt Gas habe, das auf mich zufliegt, dann würde diese Linie ins Blaue verschoben werden. Das heißt, die Frequenz wäre nicht genau in seiner Ruhefrequenz, sondern wäre zu höheren Frequenzen verschoben. Wenn sich etwas von mir wegbewegt, wird es ins Rote verschoben. Machen wir einen kleinen Test hier im Studio. Wenn sich von der Milchstraße Andromeda wegbewegen würde, wie wären dann die Spektrallinien ins, nicht ins Blaue, ins Rote wären sie verschoben. Ins Rote. Also alle Galaxien, die von uns wegfliegen, zeigen eine Rotverschiebung. So, und das war der Beweis, dass also mit unserem Universum irgendwas nicht stimmen kann bei der Vorstellung, es wäre stationär, sondern offensichtlich expandiert alles. Haben Sie bestimmt schon mal gelesen, Edwin Hubble hat 1929 da zum ersten Mal was dazu aufgestellt. Er hat nämlich festgestellt, je weiter eine Galaxis von uns entfernt ist, umso schneller bewegt sie sich von uns weg. Wie kann man sich das vorstellen? Nun, es gibt ein wunderbares Bild. Sie haben einen großen Teich, Sie haben Rosinen drin und lassen das Ding aufgehen. Richtig, den Hefeteig, lassen ihn aufgehen. Das, was da expandiert, ist der Raum. Der Raum und in diesem Raum, nämlich in dem Teig, sind die Galaxien, die praktisch von dem Teig auseinandergetrieben werden. Und wenn Sie sich das angucken, Sie können es auch zu Hause mal machen, Luftballon nehmen, lauter Punkte gleich verteilen, reinblasen und dann werden Sie feststellen, je weiter die Punkte voneinander entfernt sind, umso schneller entfernen sie sich voneinander. Das heißt nicht, dass die eine wirkliche Geschwindigkeit haben, sondern einfach nur, dass der Raum sich entfernt. Als diese Entdeckungen klar wurden, da brachen natürlich Weltbilder zusammen. Ein Weltbild war das von Albert Einstein, der hatte nämlich in seiner allgemeinen Relativitätstheorie schon mal ausgerechnet, wie sich ein Universum so entwickeln wird und er war ja ein großer Anhänger von einem stationären Universum. Ja, und das klappte ja nicht. 1922 hat ein Russe, Alexander Friedmann, bereits kosmologische Modelle ausgerechnet, die sich ausdehnen können. Nun, Alexander Friedmann konnte in seinen Berechnungen drei unterschiedliche Modelle feststellen, die davon abhängig waren, wie schwer das Universum war. Nicht? Wie schwer? Nun, worum geht es da? Jedes Universum, natürlich das unsere auch, hat eine gewisse Dichte und Masse. Jetzt kann man die Frage stellen, wie viel Masse darf das Universum haben, damit es wieder in sich zusammenfällt? Das ist praktisch die gleiche Frage wie beim Schwarzen Loch. Wann hat ein Körper eine so große Masse, dass er praktisch kein Licht mehr rauslässt? Und das ist der Parameter, den Sie hier in diesem Bild sehen. Dieses W ist praktisch das Verhältnis der tatsächlichen Dichte zur kritischen Dichte. Kritische Dichte ist genau die Dichte, um die es geht, damit ein Körper in sich zusammenfällt. Wenn dieser Parameter W größer ist als 1, wenn also mehr Masse im Universum ist, als notwendig ist, um es zusammenfallen zu lassen, dann fällt das Universum zusammen. Nun, das sieht man hier. Das ist ein sogenanntes geschlossenes Universum. Das wird also ansteigen und wird irgendwann wieder in sich zusammenfallen. Das andere Universum, was weniger Masse hat, das ist ein offenes Universum. Ja, also nochmal ganz leicht. Ich sehe schon. Ich sehe sie zwar nicht, aber ich kann es mir vorstellen. Das ist ja auch nicht einfach. Ein Körper wie das Universum fällt wann unter seiner eigenen Schwerkraft zusammen, wenn es zu schwer ist. Man kann genau ausrechnen, wann es zusammenfällt. Das ist die kritische Dichte. Wenn diese kritische Dichte überschritten ist, fällt es zusammen. Das ist das geschlossene Universum. Wenn das Universum nicht so viel Masse hat und es fängt an zu expandieren, dann wird es halt möglicherweise für immer expandieren. Dann wird es vielleicht sogar immer schneller expandieren oder auch nicht. Und dann gibt es natürlich noch das Universum, was sozusagen perfekt ist. Es hat genau die richtige Menge. Das heißt, es fällt nicht mehr zusammen. Es wird aber in seiner Expansionsgeschwindigkeit irgendwann gestoppt. Das ist sozusagen die ganz flache Lösung. Also wirklich der perfekte Fall. Was sagen uns die neuesten Daten? Ich will Sie nicht lange auf die Folter spannen. Sie können ruhig sein, Ball flach halten. Das Universum ist offen. Das Universum wird sich nicht zusammenziehen. So wie es aussieht, besteht das Universum allerdings aus einem Material, da haben wir nicht die leiseste Ahnung, aus was es eigentlich besteht. Denn ich habe Ihnen ja gerade erzählt, wovon alles abhängt, ist die Masse. Das Universum besteht aus leuchtender Masse, das sind all diese Sterne, Gas, Nebel, die ganzen Galaxien. Und es besteht aus jeder Menge dunkler Materie. Materie, die sich uns nicht zeigt durch irgendwelche Strahlung. Und zwar besteht sie zu 90% aus dunkler Materie. Das heißt, wir, Sie und ich und alle hier auch, sind quasi nur die Spitze eines Eisbergs. Und wir haben nicht die leiseste Ahnung, aus was dieser Eisberg eigentlich besteht. Wir wissen nur eins, es muss sich um ein Material handeln, was völlig anders ist als das, aus dem wir so bestehen. Das Interessante ist nun, dass sich Galaxien nur dann bilden können, wenn ein Universum so viel schwere Materie hat, die nicht strahlt. Man kann praktisch sagen, in einem Universum, in dem wir existieren sollen, also in dem es Lebewesen gibt, die sich abends mal hinsetzen und Alpha Centauri angucken, da muss es dunkle Materie geben. Das heißt, wir haben wieder eine dieser merkwürdigen Bedingungen gefunden, warum wir existieren. In einem Universum, was wieder zusammenfällt, wo also zu viel Masse drin ist, hätten sich die Galaxien schon längst zu großen schwarzen Löchern entwickelt und wären längst verschwunden. In einem Universum, was zu schnell expandiert, hätte das Universum gar keine Zeit gehabt, Galaxien zu bilden. Und wir sind ja in einer solchen. Also wieder gibt es hier eine ganz interessante, genaue Feinabstimmung, dass nur in einem Universum, in dem es nachts dunkel wird, auch Lebewesen geben kann. Denn wir hängen ja davon ab, dass es Sterne gibt. Und wenn sich das alles zu schnell entwickelt hätte, dann wären wir gar nicht aufgetreten. Und wenn es sich zu langsam entwickelt hätte, dann gäbe es überhaupt keine schweren Körper im Universum. Also, wenn Sie demnächst mal wieder abends sich den Sternenhimmel angucken, dann denken Sie dran, das Universum expandiert. Und man kann es mit einem wunderschönen alten Lied zusammenfassen, die Nacht ist nicht allein zum Schlafen da. Die Nacht ist wirklich da, das was geschieht.